Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1, Leipzig, 31. Dezember 1786. Unsere Abreise ist auf morgen über 8 Tage festgesetzt, also diese Woche noch lieber, und wir sind wieder beisammen. Lass dir diese kurze Trennung eine Lehre sein, dass wir nicht bestimmt sind, voneinander entfernt zu leben. Jetzt bin ich für die Plane gerecht, die du einmal zu machen schienst, ohne auf unser Beisammensein Rücksicht zu nehmen. Glaubt nicht, dass es mir leicht wird, euch zu entbehren, aber diese Woche müssen wir noch aushalten, um Kunzes nicht zu kränken. Du weißt, wie leicht sie darauf fallen können, dass uns die Zeit bei ihnen lang werde. Sie behandeln uns auf die bestmögliche Art, sind nicht eifersüchtig auf jede Stunde, die wir nicht bei ihnen sind, suchen allen Zwang zu entfernen. Kurz, ich habe alle Ursache, mit ihnen zufrieden zu sein. Es ist mir noch nie so wohl mit ihnen gewesen. Außerdem habe ich noch eine angenehme Stunde bei Oeser zugebracht. Wir rücken uns näher. Er sprach viel Interessantes über seine Kunst, und wenn das alles nicht wäre, wenn nur meine Frau gesunder und ruhiger wird, so hätte ich 3 Wochen unter die Hottentotten reisen wollen. Über das, was du uns gewesen bist, kannst du dir, wo nur in dem größten Anfalle von Hypochondrie, Vorwürfe machen. Schäme dich eines solchen Gedankens. Diese Stelle allein überzeugt mich, wie sehr du Aufheiterung bedarfst. Ich rechnete viel auf deine Arbeit, sie war anziehend genug, um dich ganz zu beschäftigen, und ich kenne nichts als Beschäftigung oder Taumel der Zerstreuung, was solche Trennungen erträglich macht. Suche doch die Papiere, die meine Verhältnisse mit Göschen betreffen, in meinem Pulte. Sie stecken in einem Foliobogen von Kunzes Hand beschrieben. Schicke sie mir mit der ersten Post. Lebe wohl für heute, grüße Huber, dem ich morgen schreibe. Alles grüßt Schiller.